Was ist bereit? Dann mach leer! 3, 2, 1, los geht's! Kleine Stadt mit großem Herz, hier vergisst du jeden Schmerz. Wald und Wiese, alles geil, komm nach Biesental, ohne Style. Hände hoch, wir gehen nicht heim. In Biesental will jeder sein. Oh, Biesental, wir feiern hart. Hier geht die Party richtig ab. Sonne, Beats und kaltes Bier. Alle rasten aus, genau wie wir. Oh, Biesental, wir bleiben hier. Mitten im Wald und voll im Ziel. Hier zählt nur Spaß, hier zählt nur wir. Biesental, das Leben ist hier. So blau, der Grill ist heiß, der DJ droppt den Partyscheiß. Tanzen, lachen, keiner pennt, wer früh geht, der wird verpennt. Hände hoch, wir schreien laut, weil Biesental auf Freunde baut. Alarm, Oberbiesental, wir feiern hart, hier geht die Party richtig ab. Sonne, Beats und kaltes Bier, alle rasten aus, genau wie wir. Oh, Biesental, wir bleiben hier, mitten im Wald und voll im Ziel. Hier zählt nur Spaß, hier zählt nur wir. Biesental, das Leben ist hier. Biesental, der schönste Ort im ganzen Land. Mit Herz, mit Bass, mit Bier in der Hand. Biesental, wir feiern hart. Hier geht die Party richtig ab. Sonne, Beats und kaltes Bier. Alle rasten aus, genau wie wir. Oh, Biesental, wir bleiben hier. Mit Bass im Herz und Bier im Revier.